HR2 Kultur. Feature. Zum heutigen Feature begrüßt die Niklas Vogel. Noch 2 Tage bis zum Jahreswechsel. Ein Ereignis, das ja eigentlich nicht viel mehr ist als die Änderung einer Zahl von 2024 zu 2025. Trotzdem hängen an den 12 Glockenschlägen zu Neujahr zahlreiche Rituale und abergläubische Vorstellungen. Was die scheinbar rationalen Zahlen mit Magie zu tun haben und wie in der Literatur und Kultur schon immer mit Zahlen gezaubert wurde, das erzählt die Autorin Sabine Appel im folgenden Feature. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine alte Frau kocht Rüben, eine alte Frau kocht Speck und du bist weg. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. 1 und 1, das macht 2. Drum küss und denk nicht dabei, denn Denken schadet der Illusion. Der Aufsichtsbeamte hat sich vor dieser Sendung von dem ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgerätes und den 49 Kugeln überzeugt. Sehen Sie diese Handvoll Sand? Jetzt werfe ich sie in die Höhe. Wollen wir wetten? 21. Wie viele Körnchen habe ich jetzt auf dem Handrücken? Grad oder ungerad? 34. Wie? Sie wollen nicht wetten? Sind Sie ein Heide? Glauben Sie an Gott? 100.000 Millionen. Nichts mag ich in der Welt lieber als so große Nummern. Millionen, Trillionen. Da hat man doch dran zu denken. Hokus pokus fidibus, 3-mal schwarzer Kater. Großes Hexen 1x1, die Magie der Zahlen. Ein Feature von Sabine Appel. Du musst verstehen. Du musst verstehen. Was 1 macht 10. Was 1 macht 10. Und 2 lass gehen. Und 2 lass gehen. Und 3 macht gleich. Und 3 macht gleich. So bist du reich. So bist du reich. Verlier die 4. Verlier die 4. Aus 5 und 6. Aus 5 und 6. So sagt die Hex. So sagt die Hex. Mach 7 und 8. Mach 7 und 8. So ist es vollbracht. So ist es vollbracht. Und 9 ist 1. Und 9 ist 1. Und 10 ist keins. Und 10 ist keins. Das ist das Hexen 1x1. Die Verse, die der Liedermacher Konstantin Wecker musikalisch in Szene setzt, stammen aus Goethes Faust. Aus Faust 1 der Tragödie erstem Teil. Aus der Szene Hexenküche. In diese nämlich, in eine Hexenküche, wird der Protagonist von Mephisto geführt, um eine Einweihung besonderer Art zu erfahren. Es ist eine wahrhaft teuflische Umgebung, in der sich Faust wiederfindet. Dr. Faustus, der große Gelehrte, der an die Grenzen des Wissens gelangt ist, aber doch nicht erfahren konnte, was die Welt, wie er sagt, im Innersten zusammenhält. Verschiedene dunkle Gestalten, darunter auch eine Meerkatze, sitzen um einen dampfenden Kessel herum, in dem ein dubioses Gebräu vor sich hinkocht. Was die Hexen da zusammengebraut haben, wird en Detail nicht erläutert. Man kann sich aber vorstellen, dass ihr Gebräu von Kröteneiern bis Schlangengift allerlei unappetitliche Ingredienzien enthält. Doch Faust darf nicht fragen und zweifeln. Er muss den Zaubertrank zu sich nehmen, der ihn um 30 Jahre verjüngen soll. Nur so nämlich, in verjüngter Gestalt, wird der Gelehrte imstande sein, das junge Gretchen zu verführen. Die erste Station seiner Lebensreise unter diabolischer Führung. Die Hexe mit seltsamen Gebärden zieht einen Kreis und stellt wunderbare Sachen hinein. Indessen fangen die Gläser an zu klingen, der Kessel zu tönen und machen Musik. 9 ist 1, 10 ist keins. Zuletzt bringt die Hexe ein großes Buch, stellt die Meerkatzen in den Kreis, die ihr zum Pult dienen und die Fackel halten müssen. Sie winkt Fausten, zu ihr zu treten. Du musst verstehen. Aus 1 macht 10. 2 lass gehen. Und 3 macht gleich. So bist du rein. So bist du rein. Bei dir die 4. aus 65. So sagt die Hexe. So sagt die Hexe. Mach 7 und 8. So ist es vollbracht. Und 9 ist 1. Und 10 ist keins. Das ist das Hexen einmal eins. Literaturwissenschaftler haben sich immer wieder die Frage gestellt, ob Goethe mit seinem Hexen einmal eins ein magisches Quadrat abbilden wollte. Ein magisches Quadrat ist ein Gebilde, das sowohl in den Reihen als auch in den Spalten sowie zusätzlich in den Diagonalen immer die gleiche Quersumme hat, 15. Unter Vorbehalt zweier Stellen wäre das mit Goethes Hexen einmal eins möglich. Unabhängig von der versteckten Symbolik in der Kulturgeschichte, in Bauwerken, in Kompositionen, in Versen und in Bibelsprüchen sind die magischen Quadrate schon für sich genommen ein Faszinosum. Und das sind sie nicht nur für Mathematiker. Aber hat dies eine Bedeutung für die Auslegung von Goethes Faustdrama, der abendländischen Tragödie um die Grenzen des Menschen und seiner Erkenntniskräfte? Gibt es eine Formel für das Weltwissen und für die Weltherrschaft? Für die Stellung des Menschen im Kosmos? Vom Weimarer Dichterfürsten wissen wir allerdings, dass er dem Spiel mit Zahlen und auch der hohen Kunst der Mathematik nie etwas abgewann. In einem Brief an seinen Altersfreund Zelter schrieb Goethe am 23. Dezember 1812, also mit 63 Jahren, »Niemand kann zahlenscheuer sein als ich. Und ich habe von jeher alle Zahlensymbolik, von der pythagoreischen an bis auf die letzten Mathematico-Mystiker, als etwas Gestaltloses und Untröstliches gemieden und geflohen.« Also ist es nur ein prägnantes und sprachlich griffiges Beiwerk, das große Hexen einmal eins in der Hexenküche des Faust. Eine Erläuterung des Mephisto mag darüber tieferen Aufschluss gewähren. Es ist die Zwillingsseele des erkenntnisgetriebenen Protagonisten, der einen Pakt mit seinen eigenen dunklen Seelenanteilen schließt. »Mein Freund, die Kunst ist alt und neu. Es war die Art zu allen Zeiten, durch 3 und 1 und 1 und 3 Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten. So schwätzt und lehrt man ungestört. Wer will sich mit den Narren befassen? Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, es müsse sich dabei doch auch was denken lassen.« Der Teufel entlarvt so manches Wortspiel. Und hier die Hexensprüche, die Zahlenmystik als menschlichen Selbstbetrug. Der Mensch will Bedeutung um jeden Preis. Und er erschafft sie mit solcher Symbolik. So ist alles nur Schall und Rauch. Ein Spiel mit Gedanken, Worten und Zahlen, während das Leben vielleicht nur Zufall ist? Die Zahlen wären demnach nichts als Ordnungsbehelfe, um die Welt einzuteilen, sie gleichsam beherrschbar zu machen. Von alters her werden Zahlen oder Zahlenkombinationen über ihre Mess- und Ordnungsfunktion hinaus bestimmte Bedeutungen zugewiesen. In Religion, Liturgie, Kunst, Literatur, Brauchtum und Aberglaube, aber auch in Bereichen wie Recht, Architektur, Medizin und Musik spielen Zahlen eine symbolische Rolle. Die Beispiele finden sich praktisch in allen Kulturen und in allen Epochen. Der Schöpfergott ist der Ureine in allen monotheistischen Religionen. Vater, Sohn und Heiliger Geist versinnbildlichen hingegen im Christentum die Dreifaltigkeit, die Trinität. Die Antike verehrt 7 Weltwunder. Aus dem Neuen Testament stammt die Redewendung vom Buch mit 7 Siegeln. Und der 7. Himmel, von den Gnostikern überliefert, gilt als Ort größter Seligkeit, wenn auch im landläufigen Gebrauch heutzutage etwas profanisiert. Der Buddhismus beruht auf dem 8-fachen Pfad. Und in unserem Kulturkreis haben Taufbecken, Fensterrosen oder das Malteserkreuz nicht zufällig eine achteckige Form. Die 8 Ecke symbolisieren den 8. Schöpfungstag, die Auferstehung Jesu Christi und damit den Beginn eines neuen Weltalters. Die jüdische Kabbala spricht von 10 göttlichen Emanationen, entsprechend den 10 Gottesnamen von Jahwe bis Zebaoth. Und die 10 Gebote, wie sie von Mose überliefert wurden, kennt in der Zehnzahl auch Buddha. Die Zweiheit der Welt, verstanden als polare Entfaltung komplementärer Prinzipien, findet sich in der chinesischen Geisteswelt im Yin-Yang-Zeichen. Verstanden als Paarzahl, aus deren Vereinigung königliche Geschlechter hervorgehen, gibt es diese positive Dualität aber auch im Mythos der alten Ägypter, der Himmel und Erde als Urpaar betrachtet. Nach der Kosmologie des Islam besteht das Universum aus 9 Sphären. Doch auch in der mittelalterlichen christlichen Mystik spielte die 9 eine wichtige Rolle. Die 13 gilt in den meisten Kulturen als Unglückszahl. So gab es im babylonischen Schaltjahr einen 13. Schaltmonat im Zeichen des Unglücksraben. Und schon der griechische Geschichtsschreiber Hesiod warnte die Bauern davor, an einem 13. des Monats mit der Aussaat zu beginnen. Die 7 hingegen gilt in vielen Kulturen bis heute als Glückszahl. Besonders magisch ist die Zahl 3 etwa in unseren Volksmärchen. 3 Wünsche sind zu erfüllen, 3 Rätsel zu lösen oder der Held muss sich 3-mal bewähren. Hokus pokus fidibus, 3-mal schwarzer Kater. Nicht zu vergessen die 6, die sich klanglich so schön mit dem deutschen Wort Hexe verbinden lässt, was aber sprachhistorisch in keiner Verbindung steht. Ein Hexagramm, griechisch Hexa gleich 6, ist ein 6-Stern, eine Figur aus 2 gekreuzten gleichseitigen Dreiecken. In der Gnosis, einer spätantiken Erlösungsbewegung, ist es ein Symbol der Vergöttlichung des Menschen durch Christus. Es ist auch ein traditionelles Schutzsymbol gegen Dämonen und Feuer. Und es ist auch der jüdische Davidstern, den der Staat Israel bei seiner Gründung in seine blau-weiße Nationalflagge aufnahm. Es hat aber noch eine andere Bewandtnis mit dem Sechseck, dem Hexagramm. Denn es ist ein Zeichen der Alchemie. Jener Geheimwissenschaft, die man mit der Goldmacherei in Verbindung bringt und mit der sich auch der historische Dr. Faustus im Spätmittelalter beschäftigte. Die Alchemie galt als verbotenes Terrain und als teuflisches Handwerk, denn erstens versuchte man auf sträfliche Weise der Natur ihren Bauplan zu entlocken und zweitens diente die Tätigkeit in der Goldmacherkunst dem unredlichen Erwerb schnellen Reichtums. Es war also Hexenwerk. Unsere Zahlensysteme gehen von Himmelsbeobachtungen aus, etwa von den Mondphasen, auf die sich auch verschiedene kulturelle Konventionen beziehen. Die Einteilung in Jahreszeiten, die kalendarische Zeitrechnung oder die Siebentägigkeit der Woche, die aber freilich auch mit der biblischen Schöpfungsgeschichte zu tun hat. Die Zahl 10, die grundlegend für das Dezimalsystem ist, ist wohl abgeleitet von den 10 Fingern unserer Hände. Wann und warum haben Menschen überhaupt mit dem Zählen begonnen, also mit der Erfindung der Zahlen? Sie haben vermutlich irgendwann die Notwendigkeit verspürt, ihre Besitzstände einzuteilen und abzugrenzen, etwa die Tiere einer Herde. Um deren Anzahl und auch die Verluste sichtbar zu machen, haben sie Kieselsteine aufeinander gehäuft oder Holzscheite eingeritzt, die frühesten Formen des Zählens und Rechnens. Schon in der Rechenkunst der Babylonier und der Ägypter war diese Tätigkeit hochentwickelt. Aber erst in der griechischen Mathematik ist die Zahl zu einem Gegenstand des Denkens geworden. Bei den Pythagoreern, der Schule des Pythagoras von Samos im 6. Jahrhundert vor Christus, ist die Zahl das Prinzip aller Dinge. Alles ist Zahl. Nach der Auffassung der Pythagoreer sind Zahlen der Schlüssel zu den harmonischen Gesetzen des Kosmos und daher Symbole der göttlichen Weltordnung. Zugleich geht die Zahl als Symbol eng einher mit dem Zauber des Wohlklangs, mit der Musik. Die Entdeckung, dass schwingende Saiten, deren Längen durch einfache Zahlenverhältnisse ausdrückbar sind, wohltönende Akkorde ergeben, führte zur Einführung des Begriffs Harmonie. Mathematik und Musik, sie gehören von jeher zusammen. In der kulturellen Entwicklung Europas bildet die pythagoreische Annahme zugleich den ersten Schritt auf dem Weg der mathematischen Erklärung der Welt. Nach der Auffassung der Pythagoreer kann jede Form durch Zahlen ausgedrückt werden. Wie göttliche Archetypen sind die Zahlen in der Welt verborgen. Sie werden dem Menschen bei scharfsinniger Durchleuchtung des Universums unmittelbar einsichtig und offenbar. So etwa der berühmte Satz des Pythagoras, mit dem auch heute noch Schüler im Mathematikunterricht konfrontiert werden. Eine wunderbare Symmetrie, die gleichsam die Harmonie der Schöpfung versinnbildlicht. Das Quadrat über der Hypotenuse ist gleich der Summe der beiden Kathetenquadrate. Auch hier, wie im magischen Quadrat, steht die Zahl im Kontext der Geometrie, also der Vermessung der Welt. Doch sie ist mehr als ein Ordnungssystem. Sie ist eine Urqualität, eine Chiffre des Weltenbaus. Da die kosmischen Zyklen eine auf zählbaren Einheiten beruhende Periodizität offenbaren, sind sie nach dieser Auffassung heilige Symbole der Gottheit. Vier Mondphasen, der Wechsel von Tag und Nacht. Ein Mondzyklus, der rund 28 oder 29 Tage beträgt, vier Jahreszeiten, wenigstens in den gemäßigten Klimazonen, Winter- und Sommersonnenwende, die Wiederkehr der Regen- und der Trockenzeit, deren Berechnung unerlässlich war für die Ernte und damit für das Überleben der Menschen. Das waren die Anfänge. Aber wie kam es, dass den Zahlen eine solche Symbolkraft zugeschrieben wurde? Weder Euklid noch Leibniz oder Carl Friedrich Gauss hatten doch wohl etwas mit der Zahlenmystik oder Zahlensymbolik zu tun, die die 7 zur Glückszahl und die 13 zur Unglückszahl macht. Wie kam es zu diesem Doppelsinn der Zahl, ihrer Aufspaltung in ein Recheninstrument einerseits und ein magisches Symbol andererseits? Zahlenmagie oder der Versuch, das Schicksal bestimmen, also Gottes unergründliche Wege erkennen zu wollen, gilt in den monotheistischen Religionen jedenfalls als verpönt. Es ist heidnischer Zauber und folglich Götzendienst. Dabei gibt es in den Religionen selbst zahllose Beispiele für göttlich-mystische Zahlenverhältnisse. Offenbarung des Johannes, Kapitel 1, Vers 20. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Versammlungen, und die 7 Leuchter sind 7 Versammlungen. Und der Regen fiel auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte. Und die Flut kam 40 Tage lang über die Erde. Und die Wasser mehrten sich und hoben die Arche empor. Und sie erhob sich über die Erde. Und Christus, der Herr, fastete 40 Tage und 40 Nächte. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg. Und Mose war auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Die göttliche Symbolik als menschliche Handlungsanweisung, das ist das eine. 8, die Zahl des Neuanfangs und der Auferstehung. 4, die Zahl der Weltschöpfung und des irdischen Wesens. 13, die Zahl des Satans, der Sünde. 3, die Zahl Gottes und der Dreieinigkeit. 40, die Zahl der Prüfung und der göttlichen Unterweisung. 70, die Zahl der Einheit nach Gottes Willen. 8, 4, 13, 3, 40, 70. So die Zahlencodes in der Heiligen Schrift. Doch das Spielen und Spekulieren mit Zahlen, um das Schicksal herauszufordern, die göttlichen Pläne zu unterlaufen, den Weltenbau zu verstehen oder die Schöpfung zu imitieren, ist Blasphemie. Soweit besteht Einigkeit, auch in den Faustus-Erzählungen. Denn das sind ja Erzählungen über einen Mann, der Gott versucht, da er die menschlichen Grenzen, auch die Erkenntnisgrenzen, nicht anerkennt. Im Dr. Faustus-Roman Thomas Manns ist der Teufelsbündner ein Komponist. Zahlen, Magie, Musik und die Teufelswelt fallen in dem Roman, der ins Grauen der Nazizeit mündet, auf sinnfällige Weise zusammen. Die Geschichte des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn ist die Tragödie des modernen Künstlers, der im Teufelspakt einen Weg der Befreiung aus der schöpferischen Erstarrung sucht. Denn das musikalische Material ist verbraucht, stellt der Tonsetzer in den Zwischenkriegsjahren fest. Nach den großen musikalischen Höhepunkten von Klassik, Romantik und Spätromantik. Alle Mittel der Tonkunst erschöpfen sich im Epigonentum, taugen nur noch zur Parodie. Für einen Tonkünstler wäre die Konsequenz, nur noch mit Formen zu spielen, aus denen das Leben gewichen ist. Der Künstler, der Tonkünstler braucht eine künstliche Stimulation. Und die kann ihm nur der Teufel verschaffen. Weißt du was, so schweig. Ist dir wohl, so bleib. Hast du was? So behalt. Unglück kommt bald. Der Komponist, dessen teuflischer Widerpart wie nebenher die Theorie von Arnold Schönbergs Zwölftonmusik referiert, tritt mit seiner Durchorganisation des musikalischen Materials in die Fußspuren von Faust. Auch dem gefiel es ja, Schmetterlingsflügel zu sezieren oder winterliche Eisblumen zu betrachten, um die Elementa zu spekulieren. Das sind die Geheimnisse der Schöpfung, gewissermaßen ihr Bauplan. Der moderne Künstler Adrian Leverkühn zerbricht aber nicht daran, dass er diese ergründet und nachbildet in seiner Tonkunst. Er zerbricht an der teuflischen Inspiration, angefacht durch das Gift einer venerischen Krankheit, die er sich in einem Bordell vorsätzlich zugezogen hat. Die Musik selbst aber, so entfaltet es der Roman, ist des Teufels. Die Musik, so Thomas Mann, ist die dämonischste aller Künste. Sie beruht auf komplexen Zahlensystemen und ausgeklügelten Ordnungsbeziehungen. Und doch besitzt sie die sinnlichste Wirkung, die der menschlichen Vernunft nachgerade zuwiderläuft. Richard Wagners Opern, die sublime Kunstdroge einer Epoche, hatte das gerade im untergangsverliebten Fin des Siècles unter Beweis gestellt. Die Musik ist des Teufels. Zweideutigkeit als System. So beschreibt es Thomas Mann. Sie ist christliche Kunst mit negativem Vorzeichen. Berechnendste Ordnung und chaosträchtige Wiedervernunft zugleich. An beschwörenden Gesten reich. Zahlenzauber, die der Wirklichkeit fernste und zugleich die passionierteste der Künste, abstrakt und mystisch. Weißt du was, so schweig. Werde schon schweigen, wenn auch schamhalben bloß und um die Menschen zu schonen, ei, aus sozialer Rücksicht. War mir nicht recht gewiss, ob ich vor Kälte zitterte oder vor ihm. Fühle mich plötzlich von schneidender Kälte getroffen. So als säße einer im winterwarmen Zimmer und auf einmal ginge ein Fenster auf gegen den Frost. Da saß er in der Sofaecke mit übergeschlagenem Bein. Weißt du was, so schweig. Schweige so vor mich hin. Schweige es alles hier aus Musikpapier nieder. Hatte den ganzen Tag, schmerzliche Kreatur, mit dem leidigen Hauptweh im Dunkeln gelegen. Da saß er im Halblicht, deutsch redend und kältelassend. Die Konstruktion einer Grundreihe von 12 Tönen geht auf die Absicht zurück, die Wiederholung jedes Tones so lange wie möglich hinauszuschieben. Ich habe in meiner Harmonielehre dargelegt, dass die Betonung, die ein Ton durch verfrühte Wiederholung erfährt, ihn in den Rang einer Tonika zu erheben vermag. Dagegen werden durch die regelmäßige Verwendung einer Reihe von 12 Tönen alle anderen Töne auf die gleiche Weise betont. Und dadurch wird der einzelne Ton des Privilegs der Vorherrschaft beraubt. Es gibt keine freie Note mehr, gebundene Freiheit, Durchorganisation der Elemente, das ist das Kompositionsprinzip der modernen Zwölftonmusik, wie Arnold Schönberg es formulierte. Oder in den Worten von Theodor W. Adorno: Die Dissonanz ist das Signum der Moderne. Sie wird nicht mehr aufgelöst, um jede falsche Harmonie zu vermeiden. Die Dissonanz, sie bleibt stehen. Johann Sebastian Bach, die Kunst der Fuge. Abbildungen perfekter mathematischer Symmetrie. Eine Durchorganisation der Elemente auch hier. Aber welcher Unterschied in der Aussage, im Klangerlebnis und in der Botschaft? Es ist die vollkommene Sphärenharmonie, die die göttliche Weltordnung widerspiegelt. Alles basiert auf dem Dreiklang und geht immer wieder auf den Grundton zurück. An der Konsonanz orientieren sich alle Klangbeziehungen der Dur- und Molltonalen Musik. In der Kontrapunktik besitzen die verschiedenen Stimmen eine maximale Unabhängigkeit und bilden doch ein vollendetes Ganzes. Horizontal in der Melodieführung, vertikal im Zusammenklang. Die oberste Kontrollinstanz, also Gott, ist der Generalbass. Mit der ununterbrochenen Basslinie, die der jeweils tiefsten Stimme folgt, konnte der Kantor den Chor von der Orgel her in Takt und Ton halten. Aber der Generalbass ist mehr als das. Der Thomaskantor Johann Sebastian Bach sagt es selbst. Der Generalbass ist das vollkommenste Fundament der Musik, welcher mit beiden Händen gespielt wird. Dergestalt, dass die linke Hand die vorgeschriebenen Noten spielet, die rechte aber Kon- und Dissonanzien dazugreift, damit dieses eine wohlklingende Harmonie gebe zur Ehre Gottes und zulässiger Ergötzung des Gemüts und soll wie aller Musik, also auch des Generalbasses Finis und End, Ursache anders nicht als nur zu Gottes Ehre und Rekreation des Gemüts sein. Wo dieses nicht in Acht genommen wird, da ist's keine eigentliche Musik, sondern ein teuflisches Geplärr und Geleier. Mit der Harmonie, wie sie sich etwa im Quintenzirkel abbildet, sind wir wieder bei der Mathematik. Bei den Zahlenverhältnissen, bei den Linien, Flächen und Abständen und deren Beziehungen untereinander, die das Geheimnis des Weltenbaus abbilden. Sie machen die Welt fassbar und verweisen zugleich auf das Göttliche. Zweideutigkeit als System. Was Thomas Mann über die Musik sagte, ihre rational-mathematische Struktur einerseits und ihre tiefe sinnliche Wirkung andererseits, kann man auch über die Zahl sagen, auf der die Musik ja beruht. Über den Doppelsinn der Zahl, um auf die Anfangsfrage zurückzukommen. Also, wie es zu diesem Doppelsinn kam. Zweideutigkeit als System. Die Zahl ist das Ordnungsinstrumentarium unserer Zivilisation. Gleichzeitig ist sie ein magisches Symbol, und das bis heute. Oder woher sonst kommt zum Beispiel der seltsame Nimbus um die Zahl 13, den wir immer noch kultivieren? Auf europäischen Lufthansa-Flügen gibt es keine Sitzreihe 13, in New Yorker Aufzügen keinen 13. Stock. Auch in vielen Hotels und Krankenhäusern wird auf Zimmer mit der Nummer 13 verzichtet. Bei der Formel 1 fährt niemand mit der Startnummer 13. In Wellington, der Hauptstadt Neuseelands, gelten Büros im 13. Stock als unvermietbar an Geschäftsleute, da diese annehmen, eine solche Adresse könne geschäftsschädigend sein. Wäre es denkbar, dass wir der Ordnung alleine der mathematischen Berechenbarkeit der Welt am Ende doch nicht trauen? Dass wir immer noch auf einen Hintersinn lauern? Einen geheimnisvollen Sinn hinter dem Sinn, den wir nicht nur durch Berechnungen ergründen können, sondern nur durch Magie? Womit wir wieder bei Faust wären, der alle Fakultäten der Gelehrsamkeit durchlaufen hatte und sich dann, zwecks Erkenntnisgewinns, der Magie ergab. Aus 5 und 6. plus 5 und 6, so sagt die Hex. Mach 7 und 8, so ist's vollbracht. Und 9 ist 1 und 10 ist keins. Das ist das Hexen einmal eins. Da, da, da. 1, 2, Polizei, 3, 4, Offizier, 5, 6, alte Hex, 7, 8, gute Nacht, 9, 10, auf Wiedersehen, 11, 12, böse Wolf, 13, 14, kleine Maus, ich bin drin und du bist raus. Hört, ihr Leut, und lasst euch sagen, die Glock hat 10 geschlagen. 10 Gebote setzt Gott ein. Gib, dass wir gehorsam sein. Menschen wachen kann nichts nützen. Gott muss wachen. Gott muss schützen. Herr, durch deine Güte und Macht, gib uns eine gute Nacht. 11 der Jünger blieben treu. Einer trieb Verräterei. 12, das ist das Ziel der Zeit. Mensch, bedenk die Ewigkeit. 3 ist 1, was göttlich heißt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 4-fach ist das Ackerfeld. Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Alle Sternlein müssen schwinden, und der Tag wird sich einfinden. Danket Gott, der uns die Nacht hat so väterlich bewacht. 12, das ist das Ziel der Zeit. Die 12. Stunde weist auf die Wiederkehr Christi und das anbrechende Reich Gottes. Sie ist aber auch die Geisterstunde, die Mitternacht. Denn wo die Gottesfurcht groß ist, lauert auch immer der Teufel. Es gibt 12 Apostel, aber nur 11 blieben treu. So betont es ja auch das Nachtwächterlied. Judas, der Verräter, war hingegen der 13. Gast beim Abendmahl. Erklärt das die 13 als Unglückszahl? Nicht hinreichend. Denn die Babylonier oder der griechische Geschichtsschreiber Hesiod, die auch vor der 13 warnen, hatten diese Geschichte ja nicht zur Hand. Der romantische Dichter Novalis erlebte um 1800 die Macht der Zahlenmagie, mit der er zugleich das romantische Weltverhältnis beschrieb. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in der Natur auch eine wunderbare Zahlenmystik stattfindet. Auch in der Geschichte. Ist nicht alles voll Bedeutung, Symmetrie, Anspielung und seltsamen Zusammenhang? Kann sich Gott nicht auch in der Mathematik offenbaren? Wie in jeder anderen Wissenschaft? Zahlen sind wie Zeichen und Worte, Erscheinungen, Repräsentationen, Katexochien. Ihre Verhältnisse sind Weltverhältnisse. Die reine Mathematik ist die Anschauung des Verstandes als Universum. Echte Mathematik ist das eigentliche Element des Magiers. In der Musik erscheint sie förmlich als Offenbarung, als schaffender Idealismus. Aller Genuss ist musikalisch, mithin mathematisch. Das höchste Leben ist Mathematik. Das Leben der Götter ist Mathematik. Alle göttlichen Gesandten müssen Mathematiker sein. Reine Mathematik ist Religion. Wer ein mathematisches Buch nicht mit Andacht ergreift, der versteht es nicht. Jede Linie ist eine Weltachse. Eine Formel ist ein mathematisches Rezept. Die Zahlen sind Drogen. Die Arithmetik ihre Pharmazie. Wunderbarkeit der Mathematik. Sie ist ein schriftliches Instrument, was noch unendlicher Perfektion fähig ist. Ein Hauptbeweis der Sympathie und Identität der Natur und des Gemüts. Unendlichkeit. Das war das Stichwort der romantischen Bewegung und der Epoche. Sie wurde als Weltverhältnis definiert und als Voraussetzung allen Seins. Der romantische Weg der Erkenntnis sah vor, dass im Endlichen die Tendenz zum Unendlichen erfasst werden kann, in der Erscheinungswelt die Idee. Exemplarisch dafür war etwa die Infinitesimalrechnung in der Mathematik. Ein Faszinosum der Mathematik ist zum Beispiel auch die Zahl Pi, die das Verhältnis zwischen dem Umfang eines Kreises zu seinem Durchmesser beschreibt. Die Kreiszahl Pi, die sich nicht durch einen Bruch zweier ganzer Zahlen darstellen lässt, ist eine irrationale Zahl. Für Nicht-Mathematiker vielleicht ein Widerspruch in sich, denn ist die Zahl, ist die Mathematik nicht das Abbild des Exakten und der punktgenauen Berechnung der Welt? Mit ihren unendlich vielen Nachkommastellen ist Pi geradezu ein Symbol der Unendlichkeit, so etwas wie eine esoterische Größe. Mithilfe moderner Computertechnologie wird heute noch an den billionsten Nachkommastellen geforscht. Pi, die Zahl Pi. 3,14159265358. Die Zahl Pi 9, zu erforschen 7, 9, 3, bedeutet, 2, 3, das Universum 8, 4, zu erforschen. 6, 2, oder eher die Tiefen 6, 4, des Meeres auszuloten. 3, 3, 8, denn wir befinden 3, uns 2, unter Wasser. Und alles scheint ohne Form zu sein. David und Grzegorz Czudnowski, die berühmten Czudnowski-Brüder, beide Mathematiker, sind 1947 und 1952 in Kiew geboren. Die Exaktheit der Zahlen und die Berechenbarkeit der Welt scheinen eine Illusion zu sein. Schon das menschliche Bestreben, die Zeit in eine gültige kalendarische Ordnung zu bringen, ist immer mit Schwierigkeiten verbunden und nirgends ganz stimmig. Was man am Schaltjahr als letztem Notbehelf sieht oder an der ewigen Diskussion, wann eigentlich ein Jahrhundert beginnt, im Jahre 0 oder im Jahr 1. Ist die 0 überhaupt eine Zahl? Sie ist doch eigentlich nichts. In der Tat hat die Null erst spät Einzug in unser Zahlensystem gehalten. Die alten Griechen kannten keine Null und auch keine negativen Zahlen, da es ihnen ganz sinnlos erschien, von 1 rückwärts zu zählen. Sie gingen ja von der Geometrie aus. Und was sollte ein negatives Dreieck sein oder ein negatives Quadrat? Im Grunde haben die Kaufleute die negativen Zahlen erfunden. Sie gingen ja täglich mit ihnen um, wenn jemand zum Beispiel seine Ware nicht zahlte oder man selbst in Kredit stand bei einem anderen Kaufmann. Sobald die ordentliche Buchführung eingeführt war, schrieb man die negativen Zahlen rot in der Spalte. Also die Minusstände, die damit eingeführt waren, ebenso wie die Subtraktion negativer Zahlen. Und was ist jetzt mit der Null? Die Inder hatten sie lange vor uns. 200 Jahre vor unserer Zeitrechnung und 1100 Jahre bevor wir sie verwendeten. Unsere Null sieht ja aus wie ein Ei. Und das Ei ist das Symbol des Lebens und der Wiedergeburt. Die Menschen hatten daher angesichts dieses Symbols die Idee, dass im Anfang das Ende und im Ende der Anfang liegt. Das Glücksspiel, meistens ein Spiel mit Zahlen, mit Einsatz und finanzieller Gewinnchance, hat bis heute seine Faszination nicht verloren. Die Aussicht auf schnellen, anstrengungslosen Reichtum, ebenso wie bei der Goldmacherei, das ist das eine. Eine andere Dimension des Glücksspiels ist jedoch metaphysischer Art. Der Spieler will wissen, ob ihm das Schicksal gewogen ist. Die Spielerin testet die Gunst der Götter oder der Vorsehung, um zu sehen, wörtlich gesprochen, ob Fortuna ihr lacht. Fortuna, die Glücksgöttin. Denn eine einzige Zahl, schwarz oder rot, kann das Leben in Sekundenschnelle verändern. Wie die Kugeln oder die Würfel fallen, wie das Glücksrad sich dreht und wo es zum Stillstand kommt. Fortunas Rad. Die Parallele dürfte kein Zufall sein. Das Glücksspiel ist ein Rendezvous mit dem Schicksal. Dass das Glücksspiel Suchtpotenzial hat, weiß man nicht erst in unserer Zeit, in der die Spielsucht von der Weltgesundheitsorganisation WHO als Suchterkrankung offiziell anerkannt ist. Die Sozialkosten für Spielsuchterkrankte belaufen sich allein in Deutschland auf jährlich 300 bis 600 Millionen Euro. Manch einer und manch eine brachte sich mit dem Glücksspiel um Haus und Hof. Das Spiel nahm zuweilen die Form einer selbstzerstörerischen Obsession an, die nicht selten im Wahnsinn oder im Suizid endete. Der russische Romancier Fjodor M. Dostojewski beschreibt eine solche Spielsucht 1866 in seinem Roman Der Spieler. Die Geschichte ist mit autobiografischen Zügen versehen und angesiedelt in einem eleganten deutschen Kurbad wie Wiesbaden, Bad Homburg oder Baden-Baden. In deren Spielcasinos verprasste vor allem die internationale Aristokratie ihr kaum noch vorhandenes Hab und Gut. Wenn es sein musste, auf Kredit. Und hier vertändelte sie, berauscht und bleichgesichtig, ihre Tage und Nächte. Nach 10 Uhr bleiben am Spieltisch nur noch die wirklichen verzweifelten Spieler zurück. Für die es an diesen Kurorten überhaupt nur die Roulette gibt. Die nur ihretwegen kamen, sich ganz und gar nicht interessierten für das, was um sie herum vorgeht. Und in der ganzen Saison überhaupt auf gar nichts Acht geben, vielmehr nur von morgens bis abends spielen. Und zweifellos bereit wären, auch die ganze Nacht hindurch bis zum Morgengrauen zu spielen, wenn das möglich wäre. Sie gehen stets verdrießlich fort, wenn um Mitternacht die Spielsäle geschlossen werden. Und wenn unmittelbar vorher der Hauptcroupier ausruft, Le trois dernier coup, Monsieur, so sind sie bereit, bei diesen drei letzten Spielen bisweilen alles zu setzen, was sie in der Tasche haben. Und tatsächlich verspielen sie hierbei am häufigsten das Letzte, was sie besitzen. Ich trat zu demselben Tisch, an dem vorhin noch die Großmutter gesessen hatte. Da sich nicht viele dort drängten, so erlangte ich sehr rasch einen Stehplatz am Tisch. Gerade vor mir, auf dem grünen Tisch, stand das Wort Pass mit Kreide aufgeschrieben. Pass, das bedeutet die Zahlenreihe von 19 bis einschließlich 36. Dagegen heißt die Zahlenreihe von 1 bis einschließlich 18 Monk. Aber was ging mich das an? Ich berechnete gar nicht. Ich hörte nicht einmal, welche Zahl beim letzten Spiel herausgekommen war und erkundigte mich nicht einmal hiernach, wie das jeder nur einigermaßen erfahrene Spieler getan hätte, und begann sofort zu setzen. Ich riss alle meine Friedrichsdor aus der Tasche und warf sie auf das vor mir stehende Pass. »22«, rief der Croupier. »22.« Ich hatte gewonnen und setzte wiederum alles, meinen früheren Einsatz und den Gewinn. »31«, rief der Croupier. »31.« Wiederum hatte ich gewonnen. Demnach besaß ich im Ganzen schon 80 Friedrichsdor. Ich setzte sie vollzählig auf die 12 mittleren Zahlen. Dreifacher Gewinn, aber 2 Chancen gegen mich. Das Rad drehte sich und 24 kam heraus. Man gab mir 3 Rollen zu je 50 Friedrichsdor. Ich war wie im Fieber. Diesen ganzen Geldhaufen setzte ich auf Rot. Und plötzlich kam ich zu mir. Und nur dies eine Mal im Verlaufe dieses ganzen Abends lief mir die Furcht eiskalt über den Rücken und ich begann an Händen und Füßen zu zittern. Mit Entsetzen kam mir plötzlich zum Bewusstsein, was es jetzt für mich bedeute, wenn ich verlieren würde. Ich hatte mein ganzes Leben eingesetzt. Das Rendezvous mit dem Schicksal beim Glücksspiel, beim Spiel mit Zahlen, wird geradezu konterkariert durch das Bemühen, auch hier eine mathematische Berechnungsgrundlage zu finden. Es gibt eine ganze Mathematik des Glücksspiels, eine Ansammlung verschiedener Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wie wohltuend ist es da, dass es auch immer das gegenteilige Bestreben der Menschen gab, die Welt der Fakten und Zahlen, also die Illusion der Berechenbarkeit der Welt, ganz bewusst zu verlassen. Im Sinne einer nahezu anarchischen Freiheit. 2 mal 3 macht 4, bitte, bitte, bitte, und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tolle, tolle, tolle, obsessa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Zahlenmystik. In unserer bis ins letzte aufgeklärten Zeit hat sie noch immer ihren Platz. Nicht nur darin, dass wir gegebenenfalls kein Hochzeitsdatum auf einen Freitag, den 13. legen, sicherheitshalber, man weiß ja nie. Die Numerologie, also der Versuch, gewissen Schicksalsgeheimnissen über Zahlensymbolik auf die Spur zu kommen, gleichsam im Buch des Lebens zu lesen, die Zukunft vorauszusehen oder auch Entscheidungen auf den Gleichnissen aufzubauen, erfreut sich neben anderen esoterischen Praktiken außerordentlich großen Zuspruchs. Auch Spitzenpolitiker und andere Entscheidungsträgerinnen sollen sich ihrer Methoden bedienen. Muss uns das schrecken? Oder ist es nicht nur ganz einfach die Kehrseite des Berechnungswahns in der exakten Zahl, in der Berechnung der Welt, die gewissermaßen ins Mythische zurückschlägt? Der Doppelsinn der Zahlen. Einerseits sind sie Ordnungsinstrumentarien, also reine Hilfsmittel des Zählens, Rechnens und Messens. Andererseits haben sie durch die Symbolik, die wir ihnen verleihen, mythische Qualität. Man kann auch geheime Botschaften mit ihnen vermitteln, indem man zum Beispiel Zahlen und Buchstaben in Beziehung setzt. Johann Sebastian Bach, der Schöpfer eines beispiellosen musikalischen Werks, das zugleich die perfekte mathematische Ordnung abbildet, hinterließ eine solche Geheimbotschaft in einer seiner letzten Kompositionen. Nach einem Schlaganfall war Bach erblindet und so diktierte er den Choral »Vor deinen Thron tret ich hiermit«. Die erste Zeile des letzten Choralsatzes besteht aus 14, die vollständige Choralmelodie aus 41 Tönen. Addiert man die Ziffern, die im Alphabet die Buchstaben B, A, C, H, also Bach, in der Position haben, ergibt sich die Zahl 14. Ihre Umkehrung, die Zahl 41, lässt sich hingegen aus der Buchstabenfolge J, S, B, A, C, H, also Johann Sebastian Bach ableiten. Der Musiker, so sieht es einer seiner modernen Chronisten, wollte vor Gottes Thron weder mit leeren Händen noch in erbärmlicher Anonymität erscheinen. Zahlen als Chiffren der Welt. Magische Formeln. Schlüssel zu den harmonischen Gesetzen des Kosmos. Symbole der göttlichen Weltordnung, Archetypen der Seele, Sinnbilder der geistigen Welt. Oder doch nur Ordnungsbehelfe, reine Zählwerke? Vielleicht ist ja alles auch nur ganz einfach. 1 und 1, das macht 2, drum küss und lächle dabei. Dir auch manchmal zum Heulen ist. Glücklich wer das heute genießt und was vorbei ist, vergisst. Es kommt, wie es kommen muss. Erst kommt der erste Kuss, dann kommt der letzte Kuss, dann der Schluss. Sie hörten Großes Hexen einmal eins, die Magie der Zahlen, ein Feature von Sabine Appel. Es sprachen Ingrid L. Siegei und Christoph Pütthoff, Almut Henkel, Uwe Zerwer und Lilli Janik. Ton und Technik Melanie Inden. Regie Marlene Breuer. Redaktion Niklas Vogel. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2024.